aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Alles dies versprach die Königstochter, weil sie dem einfältigen Frosch derartiges gar nicht zutraute und lief ihm davon. Am nächsten Tage aber, als der Hof tafelte und sie von ihren goldenen Tellerlein aß, kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen und, als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Da musste sie, wie sehr sie sich sträubte, auf des Vaters Geheiß ihr Versprechen einlösen. Als der Frosch aber, nachdem er sich satt gegessen, verlangte, in ihrem seidenen Bettlein mit ihr zu schlafen, trug sie ihn zwar mit zwei Fingern hinauf, setzte ihn aber in die Ecke. Da kam er gekrochen und verlangte, dass sie ihn in ihr schönes, reines Bettlein höbe. Sie ward bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wieder die Wand. Als er aber herabfiel, da war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn, der von einer bösen Hexe verwünscht worden war. Und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können, als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Am anderen Morgen kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden gespannt. Die hatten weiße Straußenfedern auf den Kopf und gingen goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs. Der war der treue Heinrich. Der hatte 3 eiserne Bande um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprange. Unterwegs krachte es, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte sich der junge König um und rief: Heinrich, der Wagen bricht! Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen. Als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosche wart. So krachte es 3-mal hintereinander, bis alle 3 Reifen gesprungen waren. Dies ist das Märchen. Nun zur Deutung. Jede Geburt einer Seele aus geistigen Höhen in die irdische Leiblichkeit ist wie eine Verzauberung durch eine böse Hexe. Hier aber haben wir es nicht mit einer einzelnen Geburt, sondern mit dem Herabsinken der ganzen Menschheit aus dem goldenen Zeitalter, dem Reich der goldenen Freiheit, in dem die Asen auf dem Iderfelde mit goldenen Tafeln spielten, bis in unser Eisenalter zu tun, deren Reifen sich dem Menschen wie dem eisernen Heinrich die 3 eisernen Bande, das silberne, kupferne, eiserne Alter, um das Herz legen. Die Linde im dunklen Wald ist kein anderer Baum als die Weltenesche und der Brunnen daneben, der Urderbrunnen. Beide Sinnbilder bezeugen es, dass hier kosmisches Geschehen gemeint ist. Die jüngste Königstochter, sonniger und schöner noch als ihre älteren Schwestern, gleicht den 9 Heimdall-Muttern, ein Bild der älteren Hierarchien, spielt am Brunnen mit dem goldenen Ball, dem goldenen Zeitalter. Sie selber stellt die Menschheit dar, in ihrer ursprünglichen gottgedachten Reinheit. Die Menschheit hat den Goldball dieser göttlichen Abstammung im Laufe des Weltenwerdens durch den Abstieg in die Materie verloren. Dadurch hat auch der einzelne Mensch seine königliche Gestalt verloren und ist Frosch geworden. Wie er in seiner embryonalen Entwicklung die tierischen Vorstufen wiederholen muss, so haftet ihm bis zu seiner Erlösung immer noch etwas Tierisches, die Froschnatur, an. Erlösen kann ihn nur die Liebe der Königstochter, der ganzen Menschheit. Versuchen wir, die Bilder der 4 Gegenstände auf die einfachsten Linienformen zurückzuführen, so erhalten wir das 3. Kreuz, Tisch, den 4. Kreis, Teller von oben gesehen, die 2. Urne, den Becher, den 1. Pfahl, auf dem Bett liegend. Dies sind aber genau die 4 Zeichen auf dem Tische des göttlichen Magiers auf der 1. Tarotkarte. mit der Bedeutung, dritte Zeugung, viertens Kind, zweitens Mutter, erstens Vater. Aus dem menschlichen Gebiet in höhere geistige Bereiche erhoben, decken sich diese Sinnbilder mit dem ersten Geistmenschen, Atma, zweitens Lebensgeist Buddhi, drittens Geist selbst Manas, viertens Selbst. Das Märchen bringt mithin zum Ausdruck, dass der Königssohn nur entzaubert werden kann, wenn er durch die Liebe der Menschheit der jüngsten Königstochter diese oberen Formen seiner geistigen göttlichen Wesenheit in sich entwickelt. Nun zur anziehendsten Gestalt des Märchens, dem eisernen Heinrich, dem treuen Eckhart der Menschheit, dem Freund Hein, dem Rik oder Eirikra der Edda, Heimdall, dem Achter, dem kosmischen Menschen. Dass niemand anders als dieser sich hinter dem treuen Heinrich verbirgt, beweisen ganz untrüglich die 8 weißen Rosse vor seinem Wagen. Wie jeder im Grimnismal in der Edda nachlesen kann, wohnt er im 8. Götterhaufe, der Himinbjörg, der Himmelsburg. Ihm ist das Gjallarhorn, das gellende Horn zu eigen, die Stimme des Gewissens. Er hütet die Regenbogenbrücke, die das geistige Reich mit Midgard, der Menschenerde, verbindet. Dass er über die Verzauberung des Menschen, seinen Abstieg in die Materie, das Reich der Mineralien, Pflanzen und Tiere, traurig ist, ist nach den Gesagten wohl erklärlich. Erst wenn der Mensch seine wahre königliche Gestalt wiedergewinnt, wenn die 3 Reifen der 3 Weltalter, die dem Goldenen folgen, springen, wird er wieder vom Herzen froh. So sehen wir in diesem köstlichen Märchen, dass jedes Bild, jedes Wort beziehungsreich ist und uns einen tiefen Zusammenhang enthüllt, uns tief hineinführt in die Wunderwelt des altarischen Glaubens.